Zum 68. Gründungstag der TV-ÖAK besuchten die Delegationen und Delegierten der Soziologie-Studienorganisationen, die in der TV-ÖAK weilen, Mangyong, der Geburtsort von Genossen Kim Il-sung. Sie besichtigten auch das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg und das historische Museum der Jugendbewegung.